Okay. Und wir sind live. Wir sind live. Hallo zusammen. Willkommen auf Small Talkers. Ich bin Leonid. Ja, das ist unser Gast. Ja, hallo. Mein Name ist Wetzel Plaum. Ich hatte ja schon mal die Small Talkers. Euch hatte ich ja auch mal eingeladen auf meinem Kanal, meine Wiki-Welt. Wir sind thematisch relativ ähnlich. Bei mir geht es auch um kulturell, gesellschaftliche, politische Fragen. Und das ist sozusagen der Gegenbesuch. Ich freue mich sehr, dass ich auch mal hier auf eurem Kanal bin und bin gespannt, was der Abend eben uns bringt. Ja, danke dir, dass du dabei bist und danke für die Zeit. Und ich würde sagen, wir können schon loslegen mit unseren Themen. Wir haben heute 4 Themen. Wenn wir zeitlich das schaffen, vielleicht 5. Und das erste Thema ist die Aktion von der Identitärbewegung unter dem Titel Defend Europe. Ja, bevor wir loslegen. Dennis? Ich höre so. Was? Hörst du mich? Ich hör dich nicht so. Der Gustavo will ja gleich noch kommen und schieben, damit wir helfen können. Entschuldigung? Ich höre dich nicht gut. Ja, vielleicht machen. Er scheint irgendwie schlechtes Wetter zu haben. Vielleicht. Dennis? Ja. Und. So, hört ihr mich jetzt besser? Jetzt besser. Super, ich habe erstmal Video ausgemacht. Wie gesagt, ich da auch mit technischen Problemen zu kämpfen. Ich dachte mir, wir fangen mit einem etwas leichteren Thema an, wenn Gustavo danach kommen kann und dass wir das. Ah, okay, gut. Naja, dann. Ja, das stimmt. Okay, dann nehmen wir ein anderes Thema und Defend Europe machen wir später. Oder Gustavo ist gerade da. Ja, hallo Gustavo, hörst du uns? Nein, oh je, ja. Er hört uns nicht. Dennis, hörst du uns? Hallo, Dennis? Die technischen Probleme. Wir versuchen okay. Gerade die Verbindung. Okay. Dennis? Ja, dann. Ja, ich bin da. Also, ich höre dich mit starken Unterbrechungen. Es hört sich nach sehr wenig Traffic an, nach sehr geringer Bandbreite. Gut. Ja. Ja, so. lass uns dann vielleicht, solange Gustavo und Dennis nicht da sind, würden ich vorschlagen, so mit dem Thema, mit einem anderen Thema zu starten. Vielleicht mit dem Thema Deutschland 3000 Video über FDP und die Grünen. Ich habe vor kurzem, vor einer Woche, glaube ich, ein Video rausgebracht, wo sie FDP und die Grünen vergleichen, nach dem Motto, dass FDP gerade ein neues Gesicht haben, Christian Lindner, der super bei den Jugendlichen ankommt und diese quasi altmodische Partei super hip macht und attraktiv für die jungen Wähler. Das zeigt auch das Wahlergebnis in der NRW. Ich finde das ein bisschen, das hat mich ein bisschen, und den Grünen werfen sie vor, dass sie sozusagen altbacken sind. Und auch wenn die Botschaft immer noch sehr aktuell ist, so Klimawandel und so weiter, sieht das politisch, polittechnisch schon ziemlich alt aus. Ich finde das, ich habe das ein bisschen komisch gefunden, vor allem diese Stelle, dass FDP irgendwie eine altmodische Botschaft hat und die Grünen so eine neue Botschaft hat. Was an sich komisch ist, weil FDP hat klassische libertäre Ideologie, die im Prinzip immer aktuell bleibt. Ich weiß nicht, warum es jetzt plötzlich so altbacken ist. Oder vielleicht für die Macher von Deutschland 3000 altbacken ist. Wie hat das Video auf dich letztens gewirkt? Ja, erstmal vorweg, ich habe gerade versucht, den Link zu posten im Chat. Ist mir ja nicht gelungen, weil ich nicht moderiere. Vielleicht, wenn du das mal nachholst. Okay, Link zum Video? Genau, zu dem Video, damit ihr es. Okay, ich mache dann, okay, kein Problem. Also, ich habe das gesehen, es ist halt irgendwie wieder das, was man von Funk so erwartet. Und das, was mich dabei irritiert, ist, dass, wenn es um gesellschaftlich-politische Zusammenhänge geht, dann findet man da eine beängstigende Monokultur der Meinungen. Also ich würde mal sagen, das ist alles so Schule Bento. Ja, also das Bento ist ja das, ich will mal sagen, junge Magazin von Spiegel Online. Und dieser Stil, den man da hat, das ist für mich 1:1 eigentlich auch das, was man bei Funk sieht, beziehungsweise alles, was ich bislang von Funk gesehen habe, ging wirklich haargenau in die gleiche Richtung. Und das finde ich irgendwo befremdlich bis beängstigend. Also befremdlich dahingehend, dass scheinbar Leute zwischen, sagen wir, 15 und 30 scheinbar irgendwie nur eine politische Meinung zu haben oder eben man davon ausgeht, dass die alle das Gleiche denken, ja. Oder aber man sie dazu erziehen will, dass sie alle das Gleiche denken und das sozusagen von öffentlichen Geldern finanziert. Ich möchte das mal ein bisschen charakterisieren. Das ist, ich will mal sagen, gefühlt links, linksliberal, aber doch um entscheidende Fragen bereinigt, sodass das sozusagen letztlich doch eine völlig systemkonforme Form des Denkens ist. Man kritisches Bewusstsein wird nur dort insoweit zugelassen, als es Randbereiche betrifft oder als es eben auch Politikpunkte betrifft, die sozusagen auch von der Elite irgendwo ein Stück weit vorangetrieben werden. Und Meinungsvielfalt, Pluralität oder Buntheit, so wie das immer auch scheinbar mit dieser Geisteshaltung verbunden wird, kann ich gar nicht sehen. Das ist also alles eine Meinungsmonokultur, die echt befremdlich ist, merkwürdig ist. Jetzt speziell zu dem Video war ja für mich so ein bisschen der Grundtenor, die FDP sind ja eigentlich gerade so cool und hip und eigentlich würde ich mir wünschen, dass die Grünen so cool und hip sind, aber mit denen ich ja sozusagen im Herzen sympathisiere, aber die machen gerade so einen altbackenen Charakter. Warum kriegt diese altmodische FDP das hin, was die Grünen nicht hinkriegen? Das war für mich so ein bisschen das Motto von dem Video. Aber wie gesagt, von der politischen Intention her ist es die, ich will mal sagen, gemainstreamten Linksliberalismus, der scheinbar 100% der Jugendlichen repräsentiert. Eben, das ist die Frage, ob es 100% der Jugendlichen repräsentiert. Ich glaube, das ist irgendwie, das ist die Idee. Ich glaube, das auf jeden Fall nicht 100%. Und ich glaube, das ist die Vorstellung von den öffentlich-rechtlichen Redakteuren, dass es die jugendliche Meinung repräsentiert. Das ist diese, glaube ich, Medienverzerrung, die gerade stattfindet und die ich auch, wie du, gefährlich finde, weil es ist im Prinzip alles einseitig, über alles wird ziemlich einseitig berichtet, vor allem bei Funk. Und dadurch werden die anderen Leute mit anderen Meinungen, auch die Jugendlichen, die werden ein bisschen marginalisiert, von den Medien zumindest. Ja, das finde ich also auch wirklich, wenn man sich überlegt, es gibt auch so viele andere Denkungsarten, die ja auch bei jungen Leuten auch vorkommen können, was weiß ich, dass welche irgendwie esoterisch, spirituell drauf sind oder dass sie irgendwie christlich sind oder sonst was oder dass sie irgendwelche anderen alternativen Lebensstile haben oder dass sie auch konservativ sind. Es gibt ja auch junge Konservative, ja, oder dass es Libertäre gibt, aber sowas kommt ja alles gar nicht vor, ja. Das kommt alles gar nicht vor, das ist alles Schule Bento und das ist eine solche Einödnis, ich weiß nicht, also, wer ist dafür verantwortlich? Oder also, es ist ja so massiv, dass es fast schon wieder dumm ist, nämlich der Gestalt, dass man das ja auch irgendwie merkt, ja. Es ist ja offensichtlich, dass es so ist. Und gerade junge Leute stellen doch auch die Sachen in Frage und sie werden ja eigentlich dann dadurch auch letztlich aus diesem politischen Lager vertrieben, ja. Weil das ist ja völlig uninteressant. Also wenn der Sozialkundelehrer das Gleiche sagt, wie das, was auf Funk kommt und wie das, was man im Radio hört und wie das, was der Bundespräsident sagt und so weiter, das ist ja dann völlig uninteressant, ja. Ja, das finde ich, ja, ich gebe dir recht, was ich auch ganz lustig finde, dass diese Position immer noch als alternativ, also als etwas Alternatives vorgestellt wird. So im Sinne, wir sind jung und gegen böse CDU, weißt du, so ein bisschen, es hat immer noch diesen Berliner Alternativstil, so Beigeschmack. Ja, das ist sozusagen, wir fühlen uns links, aber im Grunde genommen ist es ja bereinigt um die wirklich entscheidenden Fragen. Also die soziale Frage wird nicht thematisiert, die Frage, wie unser Geld- und Finanzsystem funktioniert, wird nicht thematisiert, etc., etc. Auch Organisationen, internationale Organisationen, IWF, Weltbank, etc., großen Bankkonzerne und so weiter, das kommt da alles überhaupt nicht vor. Oh, also wenn man es ernst meint mit Kapitalismuskritik und links sein, dann muss man ja auch solche Themen ansprechen. Das kommt ja eben gar nicht vor. Das heißt, es ist bereinigt um die wirklich systemkritischen und subversiven Fragestellungen, aber es ist gefühlt links, ja, es ist so ein Lifestyle links, ja. Wir können uns trotzdem als linke Avantgarde fühlen, aber es ist eben entschärft, ja. Und das heißt, man macht dann so Randthemen, die wirklich sozusagen die Grundfesten der Gesellschaft nicht irgendwie in Frage stellen, so Diversity und solche Geschichten, ja. Aber es ist an dem Kern der Probleme geht es vorbei. Ja. Und es ist halt letztlich epigonal. Also ich meine, wenn man sich mal anschaut, was die 68er noch alles für Themen mit auf dem Zettel hatten, davon ist ja auch nicht mehr viel übrig geblieben. Ja, ja, ich gebe dir recht. Dennis, Gustavo, seid ihr dabei? Hört ihr uns? Also ich bin auf jeden Fall dabei. Ich höre euch. Ich habe gerade noch, musste leider neu starten. Das Internet hier im Hotel ist wirklich schrecklich. Es bricht alles ab. Auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall auf Wetzolds Seite, was er gesagt hat. Vor allem mich stört es aber auch extrem, dass wir diese coole Personality überhaupt brauchen, weißt du? Das heißt, dass die eine Partei unbedingt mit einer Person, mit einem Gesicht glänzen muss, statt mit einem Programm und mit Logik und Rationalität. Ich meine, es ist schon nicht schlecht, wenn eine Partei trotz eines guten Programms auch ein gutes Gesicht hat, weil es ist auch zumindest politisch nicht schlecht ist. Und in diesem Sinne macht Linde schon einen guten Job. Die Frage ist halt, was ich ein bisschen komisch finde, dass es immer noch nicht um die Ideen geht. Und FDP wird nur dafür gelobt, dass sie im Prinzip einen coolen Typen gefunden, diese Lindner, und einen quasi einen guten, also dieses ganze Design und die neuen Farben und das neue Logo. Aber es geht nicht darum, dass sie tatsächlich, dass ihre Botschaft, auch wenn es wahrscheinlich nicht neu ist, so Liberalismus und so weiter und so fort, gerade jetzt schon ziemlich aktuell ist und bei den Leuten gut ankommt, genau wegen der Grünen, weil alle von den Grünen müde sind. Weil die Grünen in den letzten 20 Jahren oder diese Agenda, die war immer im Trend und die Leute sind davon müde. Das ist im Prinzip, das benutzt jetzt FDP. Ja, aber Moment mal, aber erst einmal, das gesamte Umweltding ist schon lange nicht mehr Monopol der Grünen geworden. Erstmal, das ist ganz wichtig. Also die Grünen waren früher quasi, wir sind für Umwelt und für Nachhaltigkeit. Das ist mittlerweile Parteipunkt jeder Partei. Und außerdem, wir hatten Schwarz-Gelb und vor gar nicht so langer Zeit. Oder was sagst du, Wetzold? Naja, ich meine, bei den Grünen, sie sind halt den Gang der Institutionalisierung gegangen. Wobei man natürlich auch sagen muss, schon die Grüne Partei selbst war ja eine gewisse Verflachung da, der Gestalt. Also wenn man sich auch mal die Gründungsgeschichte der Grünen anschaut, das ist ein ganz grundlegendes Problem, was mich interessiert, dass oft bei, was mich stört, dass oft bei Umweltthemen sehr emotional argumentiert wird. Ja? Also ich habe so den Eindruck, man muss nur das Wort Umwelt sagen und schon ist man im Recht. Ja? Und es wird aber oft auch an der Wissenschaft vorbei argumentiert. Also ein Beispiel, was mir da einfach einfällt, jetzt auch wenn es um die Grünen geht, ist eben das Waldsterben aus den 80er Jahren. Das war rückblickend betrachtet einfach eine große Zeitungsente. Ja? Das hat sich als im Grunde genommen wissenschaftlicher Irrtum herausgestellt. Aber es war damals ein so emotionalisiertes Thema. Und die Frage ist, ob man wirklich immer an der Front kämpft umweltpolitisch, wo es auch wirklich notwendig ist. Ja? Ich meine, ungefragt bleibt, natürlich haben wir auch in den letzten Jahrzehnten wirklich viel Fortschritt, was die Umwelt anbelangt, erzielt. Ja? Ich will das jetzt gar nicht alles schlecht reden, aber ich glaube, dass es auch viel irgendwie mit einer so einer gewissen Zivilisationsmüdigkeit zu tun hat, mit einem, ja, ich will jetzt nicht sagen dekadentes Bewusstsein, dass sich dann in so einem Kultur, also da kann sich auch sehr viel Kulturpessimismus sozusagen an dieser Umweltfrage sozusagen entladen, der aber jetzt primär gar nicht unbedingt was mit Umwelt zu tun hat. Ne? Und ja, genau, das meine ich. Das ist die Krise der Grünen. Und hört ihr mich? Ja, Gustavo. Okay, endlich mal. Unser Chat soll sich freuen, weil viele Leute schreiben, I want Gustavo talking. Echt? Hören die mich so gerne meinen Unsinn verzapfen? Ja, halt die Klappen, wir wollen Gustavo schreiben, unsere Zuschauer. Jetzt habe ich gar nichts mehr zu sagen. Genau, wir besprechen gerade Deutschland 3000, ihr wunderbares Video über FDP. Hast du was zu sagen? Ja, ich fand's schlecht. Danke. Nein, also ich fand das, es wirkt ein bisschen so, als hätte Lindner das selbst in Auftrag gegeben. So kam mir das ein bisschen vor. Ich glaube, er wurde ein bisschen zu sehr gehypt. Es ist aber auch wahr, dass die Grünen halt ihre Alleinstellungsmerkmale verloren haben. Das ist so ein wichtiger Aspekt, der im Video auch richtig angesprochen wurde, meiner Auffassung nach. Und zwar, dass die Grünen diese Alleinstellungsmerkmale, die sie früher hatten, auch in ihrer Gründungszeit in den 80ern und dabei behalten haben, bis sie dann unter Schröder mit regieren durften. Das war nun mal Pazifismus, das war Umwelt, das war der Atomausstieg. Merkel beraubte sie des Atomausstiegs. Deutschland hat ziemlich erfolgreich, gut, okay, jetzt kommt natürlich auch hinzu, dass durch den Ausstieg aus der Atomenergie relativ schnell dann noch Kohlekraftwerke errichtet werden. Aber dennoch ist die Emissionsrate in Deutschland zurückgegangen. Wind, Solar und Wasserkraft haben an Bedeutung gewonnen. Das heißt also, auch der Pazifismus fiel dann weg, eher wahrscheinlich ungewollt, eher durch die Politik von Joschka Fischer und seiner Politik. Das war zwar Struck, kein Grüner, sondern ein Sozialdemokrat, aber die Grünen waren dann mit an Bord in der Regierung. Deutschland werde am Hindukusch verteidigt. Das heißt, es gibt keine Alleinstellungsmerkmale. Und Kretschmer in Baden-Württemberg, der erste grüne Ministerpräsident, unterscheidet sich in seiner Politik relativ wenig von den anderen Parteien in Bezug auf sein Programm. Also Baden-Württemberg ist nicht ökologischer oder politisch grüner geworden, sondern die Grünen sind konservativer geworden, so meine Betrachtungsweise. Und das Video von über das wir jetzt offensichtlich sprechen, zeigt ganz klar, dass die Grünen wieder geworden sind, die Jugend wählt nicht mehr automatisch grün. Das Problem sind aber nicht die Grünen, sondern das Problem ist einfach, dass vielleicht die Twins und Teens einfach grundsätzlich keinen Bock mehr auf Politik haben. Und es grundsätzlich weniger Optionen gibt für Jugendliche. Also ich halte Lindner jetzt nicht für einen Teenie-Idol, auch wenn er so verkauft wird. Das ist ein... Naja, aber Gustavo, glaubst du nicht, dass vielleicht die Idee, diese Idee vom Liberalismus in der letzten Zeit so stark, auch von den Grünen oder auch von den Linken, sehr stark sozusagen diskreditiert wird oder diskreditiert wurde, sodass es jetzt bei den Jungen ganz gut ankommt, weil es ist ganz frisch für sie, weil sie haben davon nie gehört. Sie haben in den 90ern nicht gelebt, Anfang Nullerjahre auch nicht. Deswegen kommt er super frisch an. Weißt du, das ist im Prinzip, das ist dieses Phänomen, glaube ich, warum jetzt immer mehr Jugendliche konservativer werden, auch in Amerika zum Beispiel. Weil es ist im Prinzip, für sie ist es tatsächlich was Neues. Ja. Gut, in Bezug auf die FDP, Lindner erinnert mich jetzt ein wenig auch an Guido Westerwelle mit seiner 18er-Kampagne. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich bin nicht davon überzeugt. Jetzt ist die Frage, weil ich glaube, das ist so etwas, was Wetzold auch das letzte Mal, als wir gesprochen haben, auch erwähnte. Er sieht auch keine reelle liberale politische Kraft in den deutschen Institutionen, weder auf Länder- noch auf Bundesebene. Und ich denke, dass die FDP tatsächlich momentan auch mit Lindner diese Lücke nicht schließt. Wir haben keine politisch-liberale Kraft in Deutschland. Ja, und das ist eben fatal. Also ist im Grunde genommen sehe ich die FDP im Wesentlichen als eine Klientelpartei der Selbstständigen, der Unternehmer. Und es ist sozusagen eine ganz spezifische Form des Liberalismus, wo zu befürchten ist, dass sowas wie Bürgerrechte, Meinungsfreiheit etc. dann am Ende des Tages doch hinten runterfallen. Zumindest nicht so vehement vertreten werden, wie es eigentlich notwendig wäre. Ich hatte ja bei den Piraten die Hoffnung, dass das sozusagen eine originär liberale Partei werden könnte. Nur diese Hoffnung ist in mehrfacher Hinsicht gegen die Wand gefahren. Und ich sehe da schon auch einen großen Mangel. Also wir bräuchten das, weil ich sehe sowohl sozusagen aus dem rechten wie aus dem linken Lager, dass eigentlich eine freiheitlich-bürgerliche Gesellschaft angegriffen wird. Ja? Und also jüngstes Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das im Grunde genommen Angriff auf rechtsstaatliche Grundprinzipien unternimmt. Ja, ich hoffe, dass es in Karlsruhe scheitern wird. Ja, aber das ist, wie soll ich sagen, das ist von der SPD, ja, eine Partei, von der man das vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, ja. Ja, ich gebe dir recht und ich glaube, teilweise sind Medien daran schuld. Wir reden ganz oft darüber, dass sozusagen alle Leute bei Funk rot-grün sind, fast alle. Und ich will hier kurz ein Kommentar von Deutschland 3000 zitieren unter diesem Video. Es steht, wir finden, wir haben ein Lob dafür verdient, dass wir die Grünen kritisieren, obwohl, wie von dir unterstellt, 80% unserer Leute sie wählen. Also los, wir warten. Das heißt, es ist schon Selbstentlarvung des Projekts Deutschland 3000. Das sagen sie selbst sogar. Ja. Finde ich sehr lustig. Ja, das ist auch so ein bisschen, ich meine, die Grünen selbst sind ja im Grunde genommen eine Partei, die nie wirklich Volkspartei werden kann, wenn sie sozusagen am eigentlich grünen Denken festhält. Denn das ist einfach eine Partei für gebildete Leute mit universitärer Ausbildung, vorzugsweise gesellschaftswissenschaftlich, geisteswissenschaftlich, künstlerisch, philosophisch etc. Und in diesen, wer sich sozusagen in solchen Kreisen bewegt, auch so Medien, auch große Zeitungen und so, da ist das sozusagen eigentlich die dominante oder fast zur Selbstverständlichkeit gewordene Auffassung. Das ist aber nicht etwas, was sozusagen ohne weiteres im breiten Volk Resonanz finden kann, ja, weil es eben ziemlich voraussetzungsreich ist und weil es auch ein bisschen voraussetzt, dass man in so einer privilegierten Stellung ist, ja. Also, dass man auch ein nicht ganz schlechtes Einkommen zu erwarten hat im Leben. Das ist, wenn man in so einem Milieu ist, in dem man eigentlich privilegiert ist, ja, dann fällt es halt viel leichter sozusagen die Welt verbessern zu wollen, als in Kreisen, in denen das nicht so selbstverständlich ist, in denen man froh ist, wenn man sozusagen überhaupt Arbeit hat, beziehungsweise wenn man den Status der Eltern vielleicht verteidigen kann, so gerade, ne? Da werden dann so manche Weltverbesserungspläne der Grünen einfach Luxus, ne? Das muss man sich leisten können, grün zu sein. Und ja, gebe dir recht, das stimmt. Wollen wir jetzt schon zum nächsten Thema kommen? Wir haben aber schon relativ viel Zeit jetzt um, ne, mit dem Thema. Genau. Welches Thema möchten wir nehmen? Vielleicht doch diese Defend Europe. Ich einfach nur jetzt gerade wäre doch, weil wir gerade über Lindner gesprochen haben, wäre jetzt tatsächlich angebracht, Krim zu reden. Das wäre auch meine Idee gewesen. Ich glaube, das haben wir auch relativ schnell abgehandelt. Genau. Dennis, willst du kurz skizzieren, worum es da geht bei Defend Europe? Ich glaube, viele kennen das, aber für diejenigen, die vielleicht nicht so bewusst sind. Dennis? Ich glaube... Moment. Leo, vielleicht kannst du dann auch die Links mit reinstellen zum Video von Zellner und auch von Lawrence Southern. Okay, Dennis. Dennis, bist du da? Ja, ich bin da. Hörst du mich? Oder, ja. Kannst du kurz uns eine Einführung geben zum Thema des IB-Projekts Defend Europe? Kann ich nicht. Also wie gesagt, erstens, ich dachte, wir machen erstmal die Lindner-Sache und zweitens, bei mir bricht das Internet ständig ab, also eine längere Sache kann ich, fürchte ich, nicht machen. Okay, naja, machen wir jetzt Lindner oder Defend Europe? Machen wir ganz kurz Lindner, also sind wir, glaube ich, schnell durch mit Lindner. Okay, machen wir dann Lindner, okay, gut. Also, Lindner, in den Medien wird gerade Lindner aus... Kurz, ja? Dass du vielleicht ganz kurz, oder Gustavo, ganz kurz mal eben schnell, ganz kurz Krim in zwei Sätzen zusammenfasst oder nochmal... Ich will jetzt das machen, gerade. Es geht darum, dass Lindner jetzt sozusagen seine Aussage bezüglich der Krim-Situation wird jetzt gerade stark in den Medien kritisiert. Und zwar hat er gesagt, dass diese ganze Krim-Situation, ich will jetzt kurz zitieren, ein dauerhaftes Provisorium ist. Und sozusagen Deutschland muss die Krim als dauerhaftes Provisorium anerkennen und Sanktionen lockern. Das hat Christian Lindner gesagt in einem Interview und das wird jetzt sehr stark kritisiert, weil Krim momentan geht sein Status quo bezüglich Krim, das ist sozusagen inakzeptabel und das kann man, es ist sozusagen fast sozusagen wie Holocaust, das darf man nicht leugnen, das darf man nicht kritisieren, darüber darf man nicht diskutieren, es ist absolut eindeutig schlecht und das kann man gar nicht sogar relativieren oder irgendwie erklären und so weiter und so fort. Also ich finde, Wetzold hat auch recht. Wir können also das Thema Lindner und die Krim relativ schnell abwickeln, zusammengefasst als eine ein wenig misslungene PR-Aktion. Das heißt also, er hat wahrscheinlich nicht mit einer so großen Gegenwehr gerechnet, weil Realpolitik bisher tatsächlich von Deutschland und von der Europäischen Union im Allgemeinen. Es war zum einen Sanktionen auszurufen, zum anderen aber de facto die Annexion der Krim mehr oder minder realpolitisch zu dulden. Und Lindner dachte, okay, gut, es ist eine nette PR-Aktion, wenn ich jetzt auch noch hier noch reindresche in den Medien. Er hat das eingehend geschafft, dass er tatsächlich für ein paar Tage präsenter war. Aber es ging nach hinten los, weil jetzt das Ganze auch so dargestellt wird, wenn Lindner und die FDP genug Stimmen haben sollten für eine neue Koalition auf Bundesebene mit den Christdemokraten, wäre Lindner Außenminister. Und ein Außenminister, der dann Wladimir Putin umgarnt, indem er sagt, okay, gut, offiziell ist es verachten wir deine Haltung in Bezug auf die territoriale Integrität der Ukraine und deine Annexion der Krim und auch der Unterstützung der Separatisten im Donetsk-Becken. Andererseits ist es eine realpolitische, unabänderliche Tatsache, dass die Krim wohl von Russland nicht mehr sozusagen an die Ukraine zurückgegeben werden wird. Und das ist das ein bisschen, was Lindner sagen wollte. Er dachte, es gäbe sowieso einen Konsens, das würde dann ein wenig untergehen. Er scheint ein paar in Artikeln in ein paar Artikeln größerer Zeitungen und Medien und die Sache sei gegessen. Aber ich glaube, er hat einen größeren Schaden davon getragen als eventuellen, als potenziellen neuen Bundesaußenminister in einer möglicherweise zustande kommenden schwarz-gelben Regierung. Ja, das ist die Frage. Also man kann das ja im Kontext des Wahlkampfes sehen. Und da ist es doch so, dass die Haltung in der Bevölkerung zu Russland wesentlich weniger konfrontativ ist, als das sozusagen die offizielle Lesart ist. So ist zumindest mein Eindruck. So gesehen fischt er natürlich in einem sozusagen Wählerbecken, wo relativ viel zu holen ist. Also er kann sozusagen diejenigen, die eher für einen russlandfreundlichen Kurs sind, sozusagen da denen eine Partei anbieten, nämlich die FDP, so nach dem Motto, wählt mich, wenn ihr sozusagen Entspannungspolitik, Ostpolitik im Sinne der 70er haben wollt, ja, dann wählt mich. Und das, da hat er, glaube ich, ein ziemlich großes Potenzial in der Bevölkerung. Und so gesehen ist das gar nicht so dumm, glaube ich. Und auch, dass er sich von den Medien jetzt verhauen lässt, weil das ist nämlich genau das, was ja auch viele Menschen, glaube ich, an den Medien kritisieren, dass sie 2013 eben ganz, ganz offensiv und konfrontativ eben über die Ukraine-Krise berichtet haben, ja, und dass sich, was ja doch zum Teil wirklich so richtig in Richtung Kriegspropaganda ging, ne? Also so gesehen wird er zwar ein bisschen verhauen, aber ich glaube, so aus wahltaktischer Sicht war das ziemlich kluger Schachzug. Naja, ich meine, aber lass uns kurz darüber sprechen, was tatsächlich Linda meint, weil das, was er meint, dauerhaftes Provisorium, es ist, da hat er schon recht. Im Sinne, was meine Position ist bezüglich Krim, das habe ich gerade im Chat geschrieben. Ja, Krim natürlich gehört der Ukraine, das war absolut inakzeptabel, so rechtlich gesehen, was Putin und Russland getan hat. Aber so realpolitisch wird sich Krim nie wieder mit der Ukraine vereinigen. Und das wird immer so bleiben. Die einzige Lösung aus dieser Situation ist die Unabhängigkeit von Krim. Ja, aber damit wär's dann wahrscheinlich ein russischer Satellit. Also meine Einschätzung ist die, ihr könnt mich da gern korrigieren, ihr habt da ja ein bisschen, seid da vielleicht ein bisschen kompetenter. Wenn es tatsächlich eine Abstimmung gegeben hätte unter internationaler Aufsicht, die allen Kriterien nach Demokratie und so weiter, gleiche geheime Wahl entsprochen hätte, wäre wahrscheinlich das gleiche Ergebnis rausgekommen. Absolut, denn das ist ja das Hauptargument von Putin. Das Totschlagargument von Putin ist in allen Krisen, in allen Nachbarländern, in allen ehemaligen Sowjetrepubliken, jedes Mal, wenn Russland interveniert auf irgendeine Art und Weise, Abchasien und Nordossetien und Südossetien im Falle von Georgien, Transnistrien im Falle von Moldawien, jetzt im Falle der Krim, Donetsbecken. Sein Hauptargument ist, sein Totschlagargument heißt Kosovo. Ja. Was hat nämlich das ist sein Totschlagargument. Und deswegen, das wird dann sozusagen tabuisiert im Westen. Im Osten ist es aber sehr präsent. Und zwar durch diese enge, starke Bindung zwischen Serbien und Russland, die schon seit Jahrhunderten besteht. Plötzlich wurde dann einfach ein integraler, in Anführungsstrichen, aus seiner Sicht Serbiens natürlich auch, aber auch aus seiner Sicht Russlands, ein integraler Bestandteil Serbiens sozusagen entrissen aus der territorialen Integrität Serbiens und nur aufgrund einer Bevölkerungsmehrheit einer anderen ethnischen Gruppe daraus ein semi-autonomes oder gar mehr oder minder unabhängiges und von Serbien permanent losgelöstes Staatsgebilde eingerichtet. Und Putin, jedes Mal, wenn er irgendwo interveniert hat, hat er jedes Mal diese Karte gezogen. Denn er hat jedes Mal, in Abkhazien war es der Fall, gegen Georgien und auch in Südossetien, da hat er jedes Mal gesagt, aber Moment, die Mehrheit der Bevölkerung in Abkhazien sind Abkhazen, genauso wie in Südossetien Osseten und keine Georgier. Ja, aber das ist die territoriale Identität Georgiens. Nein, das war ja im Falle des Kosovo wahrscheinlich auch vollkommen klar. Darüber möchte ich kurz reden, weil wir reden jetzt über die Tabuisierung dieses Themas. Weil das, was du sagst, im Prinzip ist jetzt No-Go in der westlichen Politik. Das heißt, siehst du, Lindner hat viel gelinde gesagt und so viel Shitstorm hat er schon gekriegt. Und das will ich kurz besprechen, weil wir das ja, immer so... Moment. Denn das ist jetzt in diesem Kontext wichtig, weil Wetzold, glaube ich, da in der Hinsicht recht hat, 70% der Bevölkerung der Krim-Halbinsel sind Russen. Und das heißt also, selbst wenn ein Plebiszit, eine Volksabstimmung unter, in Anführungsstrichen, westlichen Standards hätte durchgeführt werden können, das Ergebnis wäre nicht viel anders gewesen als das Ergebnis dieses Referendums, das auf der Ukraine ohne diese vermeintlich westlichen Standards durchgeführt worden ist. Ich will darüber, es ist ein ewiges Gespräch, weißt du, wir können über dieses Referendum ewig diskutieren. Ich will jetzt über Europa reden, ich will über die europäische Politik reden, weil das Thema wird gerade tabuisiert, aber wie wir sehen, sind die Meinungen doch anders, auch bei den großen Politikern wie Lindner oder anderen. Und ich will kurz darüber vielleicht prognostizieren, wie lange es tabuisiert bleibt. Weißt du, das ist mir interessant. Okay, Leo, das ist auf jeden Fall ein super interessanter Punkt. Deswegen, ich meine, hat nicht auch Trump gesagt, dass ihn das, dass ihn die Krimkrise, dass er auch darüber hinwegsehen will, was Russland angeht? Ja, klar. Deswegen wird es ihm vorgeworfen, dass er russischer Spion ist und so weiter. Das ist ein russischer Skandal. Da, aber ich glaube, die Frage ist halt, momentan ist das so, aber ich glaube, mit der Zeit, in 10, 15 Jahren, werden die Positionen schon nicht so scharf. Und nie so hart, meiner Meinung nach. Was glaubt ihr? Das heißt, du glaubst, dass wir in 5, 6 Jahren, dass das Thema Krim-Krise und Krim-Annexion, dass man es irgendwann sagt, ja, okay, ist halt so, kann man nicht machen. Ja, und im Prinzip genau das hat Lindner gesagt. was er gesagt hat. Also Lindner sagt, es ist Realpolitik, dass jetzt schon bereits das als eine Tatsache hingenommen wird, dass die Krim nicht mehr ukrainisches Staatsgebiet werden wird. Das heißt also, die Frage ist, was passiert, weil ich glaube, das Thema wird aktuell bleiben, wenn Russland weiterhin Separatisten im Donetsk-Becken unterstützt, diese vermeintlichen neuen, wie heißt es, Neu-Russland nennen die sich, ja, diese Volksrepubliken in Donetsk-Becken, wenn diese sich dann komplett abspalten von Ukraine und letztlich dann von Russland annektiert werden. Ich denke, das würde das Ganze wieder aufleben lassen, auch die Situation in der Krim. Aber ich glaube, die Situation in der Krim ist erst einmal so eine Art Status quo. Alle werden sich arrangieren, ob jetzt von einem Tag auf den anderen die Sanktionen fallen werden durch den Westen an Russland. Das ist die Frage. Die andere Frage ist, ob es tatsächlich Russland schadet. Und ich denke, wir können da auch anknüpfen, weg von Lindner. Ich glaube, weil wir haben zwei Themen mit Lindner gehabt, mit den Themen Sanktionen. Vielleicht können wir das dann direkt koppeln an Nordkorea. Das sollten wir ja kurz auch anreißen. Genau, weil ich, wenn du es nicht gesagt hättest, ich gesagt, geh noch mal zu Krim, zu Kim. Brillant. Okay, Gustavo, willst du kurz uns skizzieren, worum es da geht, wie die Situation gerade ist und so weiter und so fort? Ja, also Trump twittert wieder mal, also, dass er einen riesen Erfolg diplomatisch erzielen konnte, weil er tatsächlich China und Russland dazu bewegen konnte, neue Sanktionen gegen Nordkorea durchzusetzen. Das Bedeutendste aber, und das ist das, womit man Nordkorea, dem Regime, am meisten hätte schaden können und wo die USA tatsächlich nicht mit der Unterstützung Russlands und Chinas rechnen können, sind zwei Bereiche. Bereich A, Energie, vor allem Erdöl. Das heißt, China und Russland sagen, wir sanktionieren alles, werden sogar dann auch mitunter Arbeitsmigration aus Nordkorea unterbinden, nach Russland und nach China. Übrigens, Nordkorea vermietet seine Bevölkerung als Arbeitsgerät sozusagen, wohl in China und Russland. Das offensichtlich, ich glaube, das war in der Zeit, stand tatsächlich auch eine Zahl, 1,5 Milliarden Dollar nahm Nordkorea als Staat dafür ein, dass man dann eigene Arbeiter sozusagen an China und Russland liegen. Und wir reden hier von Hunderttausenden. Aber gut, das ist ein anderer Punkt. Das Wichtige ist, man kann Nordkorea als Regime nur dann schaden, wenn man zwei Bereiche tatsächlich tangiert und einschränkt, nämlich Energie, vor allem Erdöl, und zweitens Nahrungsmittel. Nordkorea produziert nicht genug davon und muss zum Teil auch einige Grundnahrungsmittel importieren. Und da haben Russland und China gesagt, machen wir nicht mit. Das heißt, all dieses ganze Sanktionspaket, mit dem Trump sich momentan rühmt, ist eigentlich nutzlos, weil Nordkorea tatsächlich in den zentralen Bereichen, auf denen das Land und das Regime tatsächlich angewiesen sind, keine Sanktionen erleiden werden. Naja, also ich will mal die steile These in den Raum stellen, dass im Grunde genommen die USA von dem Regime in Nordkorea am Ende des Tages profitieren. Und zwar deswegen, weil sozusagen dieser Bösewicht Kim im Grunde genommen die Existenz des US-Militärs in der Region rechtfertigt. Ne? Also sowohl Japan als auch Südkorea haben ja sehr starke Militärpräsenz von den USA. Und solange es sozusagen diese in Anführungszeichen Bedrohung gibt, ja, solange haben die, gibt es sozusagen auch, ist auch die, wird sozusagen das US-Militär gebraucht. Ja? Also ein wiedervereinigtes Nordkorea oder ein wiedervereinigtes Korea, da könnte ja Teil der Bedingung sein, dass eben das US-Militär sich aus Korea zurückzieht, aus einem vereinigten Korea, wo es gibt ja dann auch nicht wirklich mehr einen Grund dafür, dass dort US-Militär ist, wenn es ein vereinigtes Korea gäbe. Ja, Wetzold, das gab es auch, diese Thematik wurde auch vor der deutschen Wiedervereinigung aufgegriffen und wir haben nach wie vor westamerikanisches Militärpersonal in Deutschland. Ja, der Unterschied ist, dass Deutschland den Krieg verloren hatte und Korea war ja sozusagen ein besetztes Land im Grunde genommen im Zweiten Weltkrieg. Also moralisch wäre das dann nicht mehr aufrechtzuerhalten. Ja, ja, aber ich denke, also das, was man nach der deutschen Wiedervereinigung mit den 2+4 Verträgen oder tatsächlich erreichen wollte, ist nun mal diesen Zustand der militärischen Niederlage zugunsten einer neuen Souveränität Deutschlands einzurichten. Ich glaube, man hat sich einfach arrangiert, man hat die Schwäche der Sowjetunion mit Gorbatschow damals ausgenutzt, hat gesagt, okay, Perestroika läuft nicht so, wie du das vorgestellt hast, komm uns ein bisschen entgegen. Die USA brauchen auch die Basen in Mitteleuropa. Wenn du dir anschaust, der gesamte logistische Ablauf zwischen Nordamerika und den Kriegsschauplätzen in Irak und in Afghanistan wäre ohne die Basen in Ländern wie Deutschland überhaupt gar nicht möglich gewesen. Und das heißt also, und die US-Amerikaner dachten weiter als nur an Europa. Sie wollten unbedingt diese Basen sozusagen aus logistischen Gründen in Ländern wie Deutschland beibehalten. Ja, und natürlich ist Deutschland auch Mitglied der NATO. Das heißt, man kann jetzt, was natürlich auch schwierig macht, die USA einfach vor die Tür zu setzen. Ich wollte noch mal sagen, also die Politik ist letztlich eine, die ja das nordkoreanische Regime unterstützt. Das heißt, in den ganz strategischen Punkten keine Sanktionen, aber sozusagen den Druck so hoch halten, ja, denn das, was das Regime ja schwächen würde, wäre eine Entspannungspolitik, wäre, wenn man dafür sorgen würde, dass es auch so ein bisschen was, dass das Land sich so ein bisschen öffnet, ja, dass irgendwie es mehr Begegnungen von Nordkoreanern mit anderen Menschen gibt, etc., wenn es wirtschaftliche Kooperationen, wirtschaftlichen Austausch gibt. Das würde letztlich das Regime schwächen in meinen Augen. Und wenn man das verhindert, sozusagen durch Sanktionen, stützt man eigentlich das Regime. Naja, so, aber in den 90ern war die Situation in der Nordkorea am schlimmsten. Da war wirklich Hungernot. Die Leute lagen tot auf den Straßen und das hat das Regime ganz gut überlebt. Und ich kann dir auch sagen, aus meiner Erfahrung von russischen Sanktionen, diese Sanktionen machen Putin jetzt politisch noch stärker. Weil Putin hat jetzt so einen klaren Feind und sagt, ja, seht ihr, die ganze Welt, der ganze Westen ist gegen uns und wir müssen uns gegen sie wehren und wir müssen uns zusammenhalten. Und, meinst du jetzt Putin oder Kim? Ja, ich meine also, generell der These, dass Sanktionen... westliche Sanktionen. Ja, aber im Falle von Nordkorea ist nur ein Land tatsächlich entscheidend und das ist China. China ist Hauptimporteur und Exporteur in Bezug auf den Außenhandel mit Nordkorea. China ist auch die Schutzmacht historisch. China war auch das Land, dem Nordkorea überhaupt seine weitere Existenz zu verdanken hat. Denn ohne die Intervention Chinas im Koreakrieg wäre schon Korea in den 50er Jahren wiedervereinigt worden. Das heißt also, nach wie vor ist es so, dass Nordkorea in viel größeren Ausmaß als von Russland tatsächlich von China abhängt und China sozusagen Nordkorea so eine Art Protégé wahrnimmt. Das heißt also, alles hängt von China ab. Wenn Peking den Daumen nach unten neigt, ist es mit dem Regime vorbei. Das heißt, es hängt nur von China ab. Ja, aber es ist natürlich schon im Grunde genommen, dass es so einen Staat gibt, finde ich schon so ein bisschen eine Schande für die Menschheit. Also im Grunde genommen wäre es halt schon sehr wichtig, dass sich das Regime, dass sich die Regierung dort mal liberalisiert. Ja, das ist natürlich ein total schwerer Prozess. Also das ist ja eine Gesellschaftsordnung, die man sich bei uns gar nicht vorstellen kann, ist natürlich nur erklärbar aufgrund der schwerwiegenden Traumatisierung durch den Koreakrieg. Ja, also ganz Korea hatte ja sozusagen zwei Frontdurchläufe. Also die Fronten des Koreakriegs sind einmal sozusagen, also Kriegsverlauf war ja etwa so, also Nordkorea hat angegriffen, der kommunistische Nordkorea. Dann war der Süden fast ganz eingenommen. Ja, dann haben die Amerikaner interveniert. Dann wurde fast ganz Korea sozusagen mit der Unterstützung der US-Truppen erobert. Und dann ist China interveniert. Und dann gab es wieder sozusagen die alte Demarkationslinie, ist dann wieder hergestellt worden. Ja. Das heißt, Korea hat sozusagen, praktisch alle Regionen von Korea haben zwei Frontdurchläufe gehabt. Und das war wirklich ein sehr verlustreicher und sehr brutaler und blutiger Krieg. Und nur durch diese Verheerung kann man überhaupt dieses Regime von Nordkorea irgendwo verstehen. Ja, das ist sozusagen der ja, aber bestätigte Kriegszustand. Das ist vollkommen richtig. Also zum einen, dass es tatsächlich, dass Korea komplett, die gesamte Halbinsel in Schutt und Asche lag nach dem Krieg. Und zwar komplett das gesamte Staatsgebiet durch den Kriegsverlauf, den du beschrieben hast. Es gibt aber noch einen zweiten Faktor, nämlich, dass Korea sich im Gegensatz, also selbst zur Zeit der deutschen Teilung, gab es einen viel größeren Kontakt innerhalb der beiden deutschen Staaten untereinander. Es gab immer noch Verwandtenbesuch, der möglich war. Man konnte immer noch Westmedien schauen in Ostdeutschland und umgekehrt. Es gab diesen Transitverkehr nach Westberlin und so weiter und so fort. Das heißt, es gab dann noch eine viel größere Interaktion zwischen den Bevölkerungen beider deutscher Staaten. In Korea war es so, dass nach dem Krieg tatsächlich die nordkoreanische Gesellschaft vollkommen isoliert worden ist. Das heißt, es gibt zum Teil auch Familiengeschichten, in denen Brüder sich nach dem Koreakrieg über 5 Jahrzehnte nicht mehr haben sehen können. Das heißt, das ist eine komplett vollkommen normale Familiengeschichte nach dem Koreakrieg auf der koreanischen Halbinsel. Diese komplett hermetische Abriegelung. Und das ermöglicht dann auch eine viel stärkere Indoktrinierung der Bevölkerung andererseits. Und das ist das, was sich in Nordkorea viel stärker geeignet hat als zum Beispiel in den Ostblockstaaten Osteuropas. Ja, es ist. Ich will kurz erwähnen, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört. Es gibt einen sehr guten Podcast von Thaddeus Russell, das ist ein amerikanischer Historiker und Journalist. Und sein letzter Podcast war mit einer Leiterin der Hilfsorganisation, die heißt Liberty North Korea. Und diese Organisation hilft den Flüchtlingen aus Nordkorea. Und ich hatte ein bisschen erzählt, wie es tatsächlich da in Nordkorea abläuft, weil ich habe dieses schreckliche Bild, so die Leute, tote Leute auf der Straße und so weiter, und sie sterben tatsächlich vor Hunger. Und ich hatte ein bisschen das Bild skizziert, die ich aus der Sowjetunion kenne, so sag mal so 70er, 80er Jahren, so das Ende der Sowjetunion. Ich hatte erzählt, dass es in Nordkorea tatsächlich schwarzen Markt gibt, wo man viele Sachen aus China zum Beispiel oder aus Südkorea kaufen kann. So ganz klar, ganz einfache Sachen wie Seife oder so, vielleicht ein paar so Sachen so wie Klamotten oder Süßigkeiten. Es gibt sogar Leute, die tatsächlich sehr viel Geld haben, aber alles illegal unter der Matratze sozusagen, die schmuggeln sozusagen alle diese Sachen über die Grenze. Und sie verkaufen auch DVDs mit zum Beispiel südkoreanischen Soap-Operas, Seifenopern, die super gut ankommen. Und über diese Seifenopern erfahren die Leute in Nordkorea über die Welt da draußen sozusagen. Das ähnelt mir sehr, sehr tatsächlich an den Leuten in der Sowjetunion. Das heißt, und die Situation, die wir wissen, die wir im Kopf haben, das war eher in den 90ern, als nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat, also verlor dort Korea die Unterstützung von Russland und gab es tatsächlich kein Geld. Aber ich finde das ganz interessant. Ich könnte all unseren Zuschauern und euch auch diesen Podcast sehr empfehlen, weil es ist tatsächlich ein bisschen anderes Bild zeigt vom Land. Das und es gibt auch auf YouTube ein paar gute Dokumentationen zu dem Thema. Also die Regierung in Nordkorea hat schon gewisse Liberalisierungen sozusagen nach innen, auch was die Wirtschaft anbelangt, erlaubt, einfach aus der Not heraus, weil sozusagen mit rein Staatswirtschaft sich einfach die Probleme nicht in den Griff kriegen ließen. Es ist also sozusagen eine ganz, ganz, ganz softe Form der Perestroika da auch sozusagen zumindest nach innen hin praktiziert. Aber umso wichtiger wäre es, dass man jetzt das Land zurückstößt, ne, indem man sozusagen diese Kooperationsprojekte im Ausland auch sozusagen beendet. Ne. Ich gebe dir recht. Die Frage ist halt, was wird dann passieren, wenn dieses Regime zum Beispiel vorbei ist? Absolut, Leonie. Das ist das Wichtige, nämlich sobald das Regime wird, ich gehe davon aus, ich weiß nicht, ob das von einem Tag auf den anderen geschehen wird, ich denke nicht, das ist wird ein sehr langsamer, langer Prozess, bis tatsächlich Nordkorea sich politisch wandelt. Ich gehe davon aus, dass es passieren wird, aber das wird vielleicht noch sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Es wird darauf eine Wiedervereinigung folgen. Das ist das Ziel, darauf arbeiten 2-3 Generationen Südkoreaner hin. Das heißt also, die Frage ist, wird Südkorea tatsächlich diese Wiedervereinigung stemmen können? Denn man muss ja tatsächlich Nordkorea von einem Drittweltland sozusagen in die erste Welt führen, also auf den Lebensstandard der Südkoreaner, die durchaus auch mit Ländern wie in der mächtigen Ländern der Region wie Japan, was Lebensstandard angeht, oder auch Westeuropa mithalten können. Das heißt also, es wird eine enorm schwierige Aufgabe für Südkorea, tatsächlich eine solche Wiedervereinigung dann auch zu bewältigen und zu finanzieren. Ja, also das ist klar, das Modell der deutschen Wiedervereinigung kann nicht einfach 1:1 übertragen werden. Erstens mal sind sozusagen diese beiden Landesteile etwa gleich groß, ja, also im Unterschied zur DDR, BRD, die etwa so das Verhältnis 1:3 hatten von der Bevölkerung her. Und natürlich ist der ökonomische Unterschied viel größer, ne? Das ist ganz klar. Also so gesehen, wie das dann wirklich im Einzel verhandelt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich glaube, dass die Opferbereitschaft auch der Südkoreaner da durchaus größer wäre. Ja, also das kann ich mir schon auch vorstellen. Glaubst du das? Also es ist ganz schwer einzuschätzen, weil ich denke, dass die neuen Generationen von Südkoreanern, ich weiß es nicht, ich kenne die Situation vor Ort nicht, aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass dadurch, dass das inzwischen 2 komplette Generationen leben in einer Realität, in der es irgendwo weiter im Norden auf der Halbinsel einen komplett isolierten Staat gibt, in dem zufällig auch Koreanisch gesprochen wird. Ich weiß nicht, ob tatsächlich diese jüngeren Generationen tatsächlich noch diesen Drang haben, tatsächlich so viel zu opfern, wie du das gerade geschildert hast. Wird sich zeigen. Aber ich denke, es wird darauf hinauslaufen, über kurz oder lang, dass es von der koreanischen Wiedervereinigung kommen wird. Also auf jeden Fall zu wünschen, ja. Genau, nur mal kurz nochmal auch am Anfang des Themas zu kommen. Es ging ja um die Sanktionen und die Wirkungslosigkeit und um die Tatsache, dass Amerika eventuell tatsächlich demnächst, weil diese Sanktion ja wahrscheinlich nichts gebracht hat, eventuell mit Waffengewalt vorgehen wird, wenn Kim nicht aufhört mit den Raketenangriffen, die er schon wieder angekündigt hat. Wie seht ihr das Ganze sich vonstatten gehen? Glaubt ihr, es wird zu Trumps Administrationszeit noch zu einem Krieg kommen? Zu einem Krieg in Asien meinst du oder allgemein zu einem Krieg? In diesem Fall tatsächlich meine ich Korea. Also ich denke nicht, dass es im Pazifik unter Trump zu einem Krieg kommen wird. Es wird ein bisschen Säbelrasseln geben, so wie schon seit mindestens einem Jahrzehnt. Ich denke nicht, dass es tatsächlich zu einem Krieg kommen wird. Also ich mache mir da auch weniger Gedanken um Korea, obwohl das offensichtlich dann auch so tatsächlich viel schlimmer auswirken kann durch die Atomwaffen, über die dann die Kriegsparteien verfügen würden, sondern das, was in Asien ein bisschen untergegangen ist in der Wahrnehmung Europas, spielt sich im südchinesischen Meer ab. Dort gibt es die aktuell großen Konflikte zwischen den verschiedenen Ländern, die zum Teil auch fast schon militärisch ausgetragen werden. Es geht dann halt jetzt um diese Atolle, Spratly-Inseln. Das heißt also, das sind Abertausende von kleinen Atollen im südchinesischen Meer, auf die dann faktisch alle Länder, die an das südchinesische Meer angrenzen, Ansprüche erheben. Und dort gibt es Tag für Tag faktisch Situationen immer wieder, in denen ein Krieg permanent ausbrechen könnte. Und das betrifft alle Länder der Region. Das betrifft China, Vietnam, Malaysia, die Philippinen, Brunei, Indonesien. Die sind alle in diesem Konflikt involviert. Und es ist erstaunlich, wie wenig das Beachtung findet. Und es geht da vor allem natürlich auch um Ressourcen. Denn derjenige, der die Atolle kontrolliert, kontrolliert faktisch dann auch diese Handelsrouten über die Straße von Malakka, also sprich über die Meerenge in Indonesien, nach China, Japan und Korea. Ferner kontrolliert er dann auch die gesamten Fischereirechte und es ist dort Erdöl und Erdgas gefunden worden. Das heißt, diese Staaten, also diese Situation ist dort ein Pulverfass und findet kaum Beachtung, erstaunlicherweise. Wenn in Ostasien und im pazifischen Raum tatsächlich ein Krieg ausbrechen würde, dann wahrscheinlich meiner Ansicht nach nicht in Korea, sondern im südchinesischen Meer. Also wie gesagt, ich glaube ja auch, dass im Grunde genommen die USA von dem Schurkenstaat Nordkorea am Ende des Tages profitieren. Ja. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das jetzt wegen Nordkorea ein Krieg ausbrechen wird. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Also ich habe mir zu Ohren gekommen, dass also die Südkorea und USA also bevorzugt dann ihre Manöver abhalten, wenn in Nordkorea Ernte ist, was insofern durchaus zynisch ist, weil das Militär, das nordkoreanische Militär auch für den Ernteersatz sehr wichtig ist und insoweit dann ein Großmanöver stattfindet, sozusagen das Militär auf der anderen Seite auch wieder eigentlich in Alarmbereitschaft versetzt werden muss, weil so ein Großmanöver natürlich im Grunde genommen die perfekte Vorbereitung für einen Angriffskrieg ist, sein könnte. Ne? Also so gesehen ist das nordkoreanische Militär dann immer in die Zeit der Manöver sozusagen auch in erhöhte Alarmbereitschaft, sodass sozusagen die Zeitpunkt des Militärs auch ganz unmittelbar auf die Nahrungsmittelversorgung in Nordkorea zielen könnte, wenn das so ist, wenn das wirklich das Kalkül ist, was dahinter steckt. Ah, cool. Sollen wir langsam dann auch zum nächsten Thema kommen? Defend Europe war so eine Sache. Das hat noch gar nicht, ne? Okay. Ja, willst du kurz zusammenfassen, dann, warum es bei Defend Europe geht? Ja, okay, gut. Das heißt also, worum geht es bei Defend Europe? Also die IB, also die Identitäre Bewegung, hat dann über Spenden, über eine recht erfolgreiche Spendenaktion ein Schiff gechartert, mit dem sie dann im Mittelmeerraum, vor allem vor den Küsten Libyens, also vor den Hoheitsgewässern Libyens, sozusagen die Tätigkeit der NGOs vor Ort kontrollieren wollen, weil IB tatsächlich dann auch die Meinung vertritt, dass dort widerrechtlich dann auch die NGOs faktisch schon die Funktion von Schleppern übernehmen. Und es gab eine Riesen-Odyssee im wortwörtlichen Sinne des Schiffes. Das Schiff wurde dann auch in Ägypten am Suezkanal aufgehalten. Ziel war es offensichtlich, das Schiff nicht ins Mittelmeer gelangen zu lassen. Unter den haarsträubendsten Beschuldigungen das Schiff sollte ursprünglich nach Catanien, also nach Sizilien, nach Italien. Der Bürgermeister von Catania sprach sich dagegen aus, die Schiffseinfahrt in den Hafen zuzulassen. Es gab dann auch permanent ständig dort Aufruhr. Es versammelten sich dann auch Aktivisten der NGOs, um dann auch direkt vor Ort in Catania dann auch gegen die IB und diese Aktion der IB tätig zu werden. Auch das sagt zumindest Selner, inwiefern das natürlich stimmt, müsste dann auch, ich weiß nicht, aber letztlich sagt er auch, dass selbst die italienischen Behörden und auch die Carabinieri, also die italienische Polizei, versuchte dann auch den Erfolg dieses Unterfangens tatsächlich zu unterbinden. Letztlich ist es so, der letzte Stand, das war das letzte Video, das ich dann habe sehen können zur Operation, das war dann in Zypern. Das heißt also, das Schiff ist dann letztlich, das sie gechartert haben, ist dann letztlich dann in Larnaca angekommen oder Famagusta auf Zypern und die befinden sich jetzt wohl auf dem Weg Richtung libysche Küste, um dort dann halt auch zu dokumentieren, was die NGOs dort tun. Und das ist so eine Zusammenfassung der Situation. Die Situation ist, da, diese ganze Aktion ist vor allem auch international, außerhalb Europas sogar etwas bekannter geworden, weil zum Beispiel Lawrence Southern dann auch mit an Bord war oder ist. Das heißt, diese junge US-amerikanische Journalistin, die auch über Rebel Media, also aus Kanada, bekannt geworden ist weltweit. Das heißt also, es ist schon ziemlich spektakulär, was dort geschieht. Und in den Medien, zumindest im deutschsprachigen Raum, liest man dann immer halt diese Titel rechtsextreme IB-Schiffe oder E-Aktion mit dem gecharterten Schiff und so weiter und so fort. Also auch, man versucht das sozusagen als eine Aktion einer rechtsextremen Gruppe zu degradieren. Ja, also, aber gut, letztlich, das ist so die Zusammenfassung. Reden wir dann über das, was dazu, worum es tatsächlich geht, nämlich diese neuen Einwanderungsrouten über das Mittelmeer nach Europa. Denn das ist, glaube ich, so das Hauptthema, auch in Verknüpfung mit der Aktion der IB. Das heißt also, Leonie, willst du da noch was dazu sagen? Ja, ich habe im Prinzip, du hast das ganz gut zusammengefasst. Ich wollte Wetzel fragen, welche Meinung hast du dazu? Findest du, dass es tatsächlich so rechtsextreme Aktion ist oder hat ja, es teilweise recht? Ich muss erst mal vorausschicken, ich habe mal, ist schon ein bisschen her, da wollte ich mal eine Sendung zur Flüchtlingskrise machen. Und ich habe also recherchiert und es ist immer länger und immer länger geworden. Und ich habe letztlich das nie aufgenommen. Also das wäre irgendwie dann bald so Richtung eine Stunde genommen. Aber mir ist das Thema ein Stück weit über den Kopf gewachsen, dahingehend, dass es die ganze Flüchtlingsproblematik sehr, sehr schwierig ist, dort sozusagen ein abschließendes Urteil sich zu bilden, ja, weil man doch sehr viel wissen muss. Letztlich ist es ein ganz komplexes Problem. Es geht um die Probleme Afrika, Nordafrika, Afrika und der arabische Raum oder der islamische Raum, wo ja die Hauptmigranten herkommen, die dort sozusagen die Situation zu bewerten. Dann muss man bewerten, muss man diese Themen Asyl, Wirtschaftsmigration und so weiter auseinanderhalten. Dann muss man, es war ja auch speziell jetzt 2015 der Hintergrund des Syrienkrieges und dass die internationalen Flüchtlingslager vor Ort kurz vorher sozusagen die finanziellen Mittel gestrichen bekommen haben. Ja, und so ganz viele Aspekte, die da zusammenkommen. Ich bin der Meinung, dort, wo sozusagen es wirklich sich um echte sozusagen Flüchtlinge, also echte Geflüchtete vor Katastrophen handelt, die sozusagen von wirklich, wo sozusagen das Leib und Leben der Menschen bedroht ist, dann ist man auf jeden Fall verpflichtet zu helfen. Aber natürlich ist das kein Anlass dafür, jetzt die Grenzkontrollen völlig auszusetzen. Es gibt sozusagen insgesamt diese beiden Pole, die einen, die sagen, alle Grenzen sind sozusagen verstoßen gegen die Menschenrechte, was zumindest im Sinne der Menschenrechte von 1948 nicht der Fall ist. Da ging es eigentlich um andere Zusammenhänge, mehr um diese Rechtlosigkeit und von staatenlosen Menschen, das zu beenden. Auf der anderen Seite gibt es sozusagen diejenigen, die sich eben durch die Flüchtlinge bedroht fühlen, die sich abschotten wollen. Und das sind so ein bisschen diese beiden Lager, die wir haben. Also die Universalisten und die Isolationisten, die sich gegenüberstehen. Und wo man sehr schnell, sozusagen, wenn man da ganz schnelle Antworten will in beiden Lagern, ist man da sehr schnell fertig mit. Ich habe aber eben versucht, beide Seiten anzuschauen und habe gesehen, dass das eben verdammt, verdammt komplex ist. Deswegen fällt es mir schwer, sozusagen definitives Urteil zu fällen. Jetzt bezogen auf diese Aktion der Identitären stellt sich für mich einfach die Frage, was ist der Fall? Also ist es tatsächlich so, dass es sozusagen eine Kooperation zwischen den Schleppern und den NGOs gibt? Kann man das nachweisen? Dann wäre das natürlich eine, und ist sozusagen die humanitäre Hilfe nur eine Art Vorwand, um letztlich eine politische Agenda voranzutreiben? Oder ist es nicht so? Oder gibt es vielleicht manche humanitäre Organisationen, die so handeln und manche, die anders handeln? Ja? das gilt es eben zu klären, ob jetzt diese Aktion mit dem Schiff dazu beiträgt, das aufzuklären, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube, da wären sowas wie eine verdeckte Ermittlung wesentlich effektiver, weil natürlich, wenn es solche Kooperationen gibt, wird man die natürlich nicht dann zeigen, wenn da so ein Schiff vor den Identitären rumschippert. Ne? Also so gesehen kommt mir das doch eher auch so ein bisschen wie eine PR-Aktion vor. Also das Hauptproblem ist die Situation in Libyen selbst. Denn wenn man sich anschaut, diese Routen übers Mittelmeer nach Europa, die fokussieren sich sehr stark auf das Hoheitsgebiet Libyens. Das heißt, es gibt da kaum Überfahrten von Tunesien aus oder von Algerien, von Marokko schon. Aber weil da die Staaten noch funktionieren, ne? Also weil da sind staatliche... Weil da natürlich, absolut. Es gibt da Kontrollinstanzen, es gibt einen einigermaßen funktionierenden Staat oder ganz gut funktionierenden Staat, zumindest im Falle von Tunesien. Und im Falle von Libyen ist es einfach das absolute Chaos. Es gibt niemanden, der tatsächlich vor Ort entgegenwirken könnte. Das heißt also, ich denke, dass die Situation nur dann kontrollierbar wird, wenn es eine Lösung innerhalb, also für den inneren, innerlibyschen Konflikt gibt und eine Wiedereinrichtung eines funktionierenden Staates in Libyen. Und das ist die einzige Lösung. Ab dem Zeitpunkt, weil ich meine, erstaunlicherweise, und das ist, hat ja Europa vor dem Fall von Gaddafi ja genau deswegen mit Gaddafi tatsächlich auch viele Verhandlungen geführt. Gaddafi sollte dafür sorgen, dass das, was jetzt passiert, nicht passiert. Er hat es ja auch gemacht. Also absolut, er hat ja selbst er selbst prophezeit, wenn er weg wird, dann geht das los. Ne? Ist passiert, absolut richtig. Das heißt also, er hat eigentlich dafür gesorgt und deswegen hat man, ich denke, das war auch eine etwas komplizierte Situation, tatsächlich dann. Weil ich weiß nicht, inwiefern das tatsächlich so komplett absehbar war, was sich da mit Libyen ereignet nach dem Sturz von Gaddafi. Ich denke, dass es sehr wahrscheinlich gewesen ist, egal was für ein Szenario man tatsächlich im Vorfeld sich vorstellte, dass es so endet, wie es geendet ist. Das heißt also, dieses absolute Chaos mit mehreren Kriegsparteien und Warlords und mitunter auch Al-Qaida mischt das selbst mit. Also es gibt da jeder, der irgendwie dort in der Region auf irgendeine Art und Weise militärisch mitmischt, mischt in Libyen mit. Und das ist jetzt unkontrollierbar. Das heißt also, jetzt ist die Frage, wird das Bett Frontex ausreichen? Denn jetzt die Alternative wäre tatsächlich, dass Europa stärker kooperiert, dass mehr Einheiten geschickt werden, Küstenwache und Militär zur Kontrolle, zum Unterbinden dieser Migrationsrouten, oder zum Kontrollieren oder gar auch für humanitäre Hilfe, wie auch immer man das betrachtet, das eine schließt das andere nicht aus. Und das wird auch ein Mehrkostenaufwand und das wird dann auch voraussetzen tatsächlich, dass gibt es ja bereits schon Einheiten der Küstenwachen verschiedenster europäischer Länder, die dort im Rahmen der Frontex-Mission aktiv sind. Das erfordert einen Höchstgrad an Kooperation und Koordination multinationaler Kräfte und enorme finanzielle Mittel. Ich teile die Auffassung von Wetzel dahingehend, dass das Schiff von der IB alleine eigentlich mehr halt Symbolcharakter hat und tatsächlich jetzt nicht dazu führen wird, dass, wenn tatsächlich kriminelle Machenschaften eine Rolle spielen sollten, bei vereinzelten NGOs oder gar allen, das wird sich noch zeigen. Es laufen auch noch Untersuchungen in der italienischen Justiz zum Thema, das darf man auch nicht vergessen. Also die Staatsanwaltschaft in Catania ermittelt auch schon seit längerer Zeit. Das ist richtig. Also darauf wollte ich gerade noch zu sprechen kommen, dass ich habe jetzt dann nochmal schnell gefactcheckt, und zwar habe ich einen Artikel auf Reuters gesehen, dass Italien am 2. August ein NGO-Rettungsboot tatsächlich beschlagnahmt hat. Auf Verdacht, auf Schlepperei. Ja, das heißt also, die Justiz in Italien ermittelt tatsächlich in alle Richtungen und gegen alle Beteiligten. Das heißt also, quer über das gesamte Feld. Und die Ermittlungen laufen. Das ist für Italien inzwischen schon fast schon eine nationale Krise. Italien hat keine Aufnahmekapazität mehr. und der Rest Europa schaut ein wenig auch weg. Und die Italiener wissen, dass sehr viele dieser Personen, die dort ankommen, auf italienisches Staatsgebiet, nicht in Italien bleiben wollen, sondern eigentlich woanders hin wollen. Das wissen sie sehr genau. Dennoch werden sie dann ein wenig da auch alleine gelassen, mit dem Verweis auf Dublin, das Dublin-Abkommen und so weiter und so fort. Und ich denke, dass vielen italienischen Behörden die Finger jucken, einfach zu sagen, okay, Jungs, geht durch. Ja, geht durch. Und natürlich, wir hatten das auch schon mal in einem Video besprochen, dass egal, wohin sie gehen Richtung Norden, sie müssen dann über bestimmte Länder, die Schweiz wird sie wahrscheinlich nicht durchlassen, aber Österreich hat sie sogar mal gedroht, den Brenner zu schließen. Denn diese Menschen wollen meistens weiter Richtung Norden. Sie wollen nach Mittel- und Nordeuropa, sie wollen nach Deutschland, sie wollen nach Skandinavien, sie wollen nach Holland. Da müssen wir uns nicht vormachen. Es wäre falsch, wenn wir das einfach leugnen, weil es politisch genehm ist. Diese Menschen wollen nicht in Südeuropa bleiben. Also wollen Sie in Holland, Skandinavien oder Deutschland arbeiten oder wollen Sie eher so von Welfare leben? Ja, das ist die Frage. Ich möchte jetzt auch diesen Menschen nicht allen unterstellen, dass sie tatsächlich nur vom Wohlfahrtsstaat leben wollen. Es ist aber so, dass diese Menschen, das hat sich auch schon über die Balkanroute gezeigt, sehr stark selektieren und sagen, nein, wir wollen nicht irgendwo hin, wir wollen in ganz bestimmte Länder. Und manchen war es sogar Deutschland sozusagen, für manche war es sogar Deutschland nicht das Hauptziel, die sind tatsächlich dann auch weitergezogen nach Skandinavien, sodass tatsächlich, so hatte ich mich erinnert, sogar Dänemark eine Art Menschenkette aus Polizisten hat einrichten müssen, weil alles dann weiterzog nach Skandinavien. Das heißt also, es ist so, dass diese Menschen natürlich dorthin wollen, wo die Wirtschaft am stärksten ist, wo man am stärksten in Anführungsstrichen prosperieren kann. Sonst durchquerst du nicht 7, 8 Länder in Südosteuropa. Die haben ja sogar selbst relativ wohlhabende Länder wie Slowenien oder Österreich außer Acht gelassen, nur um weiterzuziehen. Das heißt also, es ist eine schwierige Situation. Das spiegelt sich jetzt wieder auch in dieser Flüchtlingsroute über das Mittelmeer. Diese Menschen wollen nicht nach Italien, das wissen wir alle. Und Deutschland agiert relativ passiv. Also Deutschland lässt sozusagen die Italiener auf der Warteschleife. Und ich denke, dass das mit den Bundestagswahlen zu tun hat. Das heißt also Ruhe bewahren, erstmal südlich der Alpen und danach schauen wir weiter. Das heißt, Merkel will auf keinen Fall eine zweite Flüchtlingskrise. Sie will nicht, dass die Leute über den Brenner nach Deutschland kommen. Und das ist alles, das ist alles Wahltaktik. Ist es nicht auch so ein Thema, das letztlich die wieder auch den Stress auf die Europäische Union erhöht? Ja? Also ein mögliches Thema, das auch die EU am Ende des Tages sogar spalten könnte? Also beim Brexit hat sicherlich die Migration eine Rolle gespielt. Wenn nicht die entscheidendste Rolle, aber bei vielen Unentschlossenen war es so das Hündchen in der Waage zu sagen, okay, gut, raus aus der Europäischen Union. Aber das ist doch auch so ein bisschen das Problem, dass man sich in Europa nicht zu einer einheitlichen Politik durchringen kann und eigentlich diese politische Union diesen Stresstest dann am Ende des Tages nicht besteht. Dergestalt, dass sie dann eben das, was sozusagen auf der propagandistischen Fahne steht, nämlich sozusagen Probleme, die national nicht mehr gelöst werden können, in den Griff zu bekommen, dass das dann aber eben auch nicht klappt und damit dann ein Stück weit auch die Legitimation einfach wegfällt. Sagen wir es mal so, ich denke, dass das Hauptproblem, man hat jetzt versucht zu sagen, okay, gut, das heißt, die wohlhabenden Länder haben gesagt, okay, gut, die weniger wohlhabenden sollen teilweise auch die Wohlhabenden dahingehend entlassen, dass sie auch etwas aufnehmen. Und das ist, glaube ich, auch so ein neues Spaltungsmoment in Europa, weil das eigentlich eine Lose-Lose-Situation ist. Lose-Lose dahingehend, weil diese Staaten diese Leute nicht aufnehmen wollen und andererseits diese Menschen auch nicht dorthin wollen. Das heißt, alle verlieren. Und wer sagt denn, dass diese Menschen auch langfristig in diesen Ländern bleiben? Du kannst sie ja nicht zwingen, in der Slowakei zu bleiben. Vielleicht ist es so, dass das einen abschreckenden Faktor mit einbringen soll im Spiel. Zu sagen, passt auf, ihr kommt nicht alle nach Schweden. Es kann durchaus sein, dass ihr dann in die Slowakei kommt oder nach Rumänien. Ja? Ist es nicht so, dass da im Grunde genommen Europa den Preis für die US-Geopolitik zahlen muss? Du meinst, weil das, ja gut, also das sind ja nicht nur die Kriegsgebiete. Wenn du dir die Zusammensetzung anschaust, klar, Syrien, jetzt ist die Frage, inwiefern Syrien tatsächlich auch aus der Politik der Vereinigten Staaten erwachsen ist. Im Falle von Libyen. Ich sag, Syrien, Libyen, Afghanistan. Irak vor allem. Irak. Das Ausschlaggebende, ich glaube, dass das Schlimmste, das Ausschlaggebende ist Irak. Afghanistan ist einfach zu weit weg. Die Migrationswege sind noch etwas verworren. Entweder müssen die Menschen über Zentralasien und Russland nach Europa. Das versuchen auch viele. Aber Russland hat da, glaube ich, eine ganz andere Politik als Europa in Bezug auch auf die Aufnahme und auch das Durchwinken. Ich glaube, das ist sonst muss das dann über den Iran oder über das Kaspische Meer. Also letztlich ist es viel komplizierter und der Anteil der Afghanen ist relativ gering. Also das um eine der beiden Hauptkrisenherde, die direkt durch die USA verursacht worden sind, zu nennen. Hauptproblem war Irak, weil Irak hat auch die Region derartig destabilisiert, dass es tatsächlich dann auch indirekt auch den Bürgerkrieg in Syrien ermöglichte. Das heißt, ja, ich gebe dir recht, dass Deutschland und Europa teilweise die Zeche dafür zahlen, dass die USA sich da komplett verschätzt haben in Bezug auch auf ihr Wirken in Irak. Das heißt also, sie hatten eigentlich die Hoffnung, dass das Land sich relativ schnell nicht unbedingt so eine Art neuen Schweiz wird, aber doch einigermaßen politisch stabilisiert, dass die Bevölkerungsgruppen sich mit so einer Art föderalen System, Kurden, Schiiten, Sunniten, zurechtfinden und dass durch die Erdöleinnahmen so viel Geld sprudelt, dass mit einer einigermaßen funktionierenden Regierung, auch wenn einem etwas Korruption anfällt, alle Mitarbeiter, alle in etwa zumindest eine Grundsicherung haben in der Bevölkerung. Ging komplett schief, klar. Und aber das Problem ist, dass Europa auch im Irak, in Libyen sogar noch in einem viel stärkeren Ausmaß, mit direkt auch einwirkte. Das heißt also, es waren nicht nur die USA. Die Luftangriffe und die Politik zum Sturz von Gaddafi, die wurde ja von der Europäischen Union ja mitbetrieben, im Falle Libyens zum Beispiel. Also was heißt Europäische Union? Also NATO, da war es recht. Also es gab viele... Frankreich hat mitgemacht, aber Deutschland hat sich ja neutral verhalten, was das anbelangt. Ja, Großbritannien und Frankreich sicherlich waren damit auch sehr aktiv. Das bezieht auch, wir sprachen ja in einem anderen Kontext auch darüber, ohne die Militärbasen in Deutschland, ohne diese logistischen Zentren, wären diese Operationen im militärischen USA kaum durchzuführen gewesen. Deutschland ließ es dann auch zu. Gut, jetzt ist die Frage, gut, ist Deutschland einer der Hauptschuldigen? Ich glaube nicht. Es gibt ja noch andere Länder, die eine viel größere Schuld tragen für die Situation in Libyen und im Irak. Europa war aber nicht komplett unbeteiligt. Europa hat da leider mitgemischt, auf verschiedenen Ebenen. Und Europa wollte vielleicht dann auch davon mit profitieren. Es geht jetzt auch um Ressourcen. Es geht darum, So wie ich das verstehe, ging schon der Impuls von der Clinton aus. Also die hat sich ja auch diebisch gefreut, als dann Gaddafi tot war. Das gibt es ja sogar als YouTube-Video. Und ich glaube, dass dann einfach in der Situation Großbritannien und Frankreich sich sozusagen keine Blöße geben wollten. Sie wollten dann vielleicht auch was von der Beute mit haben und haben dann halt mitgemacht. Ne? So denke ich, kann man sich das etwa vorstellen. Aber lass uns kurz zum Ursprungsthema kommen. Also was glaubt ihr im Endeffekt? Seht ihr diese Defend Europe-Aktion positiv oder eher negativ? Ich finde das sehr positiv, weil es zeigt zumindest diese ganze Situation aus einer anderen Perspektive. Und leider wird es von den Medien, wie Gustavo schon gesagt hat, eher als sozusagen rechtsextreme Aktion dargestellt, aber meiner Meinung nach ist das schon hat das positive Wirkung, genauso wie zum Beispiel dieser Dokumentarfilm von Junge Freiheit, so, die dann auch, die auch für viele Leute für rassistische, nazihaftes Blatt halten, aber eigentlich war der Film schon objektiv und im Prinzip geht es darum, was diese Aktion bestätigen möchte. Also um das zu beurteilen, müsste ich wissen, was tatsächlich der Fall ist. Ja? Wird sozusagen, sind die NGOs, halten sie sich, geht es ihm wirklich nur um Humanität oder gibt es auch NGOs oder ist es bei der Mehrzahl der NGOs so, dass sie praktisch die humanitäre Einsatz vorschieben, um eine politische Agenda voranzutreiben. Denn das darf man nicht vergessen, ein Teil der ganzen linken Pro-Refugee-Bewegung sieht das schon auch als eine Art Social Engineering-Projekt an, wo sozusagen der Universalismus letztlich vorangetrieben werden soll, gegen den Nationalstaat und für sozusagen die große Menschheitsfamilie. Da muss man natürlich auch sagen, auch da ist das ein Missbrauch, ist das ein Stück weit, kann man das auch als Missbrauch sehen, wenn man sagt, man schiebt die Humanität vor und will aber eigentlich eine politische Agenda vorantreiben. Dazu müsste ich das eben wissen. Ich weiß es nicht, deswegen kann ich mir da kein Urteil zu erlauben. Bei den Identitären muss man auch sagen, wir haben natürlich die ganze Flüchtlingsproblematik ist das eine. Das andere ist auch zu sagen, ja, warum gibt es denn in Europa demografische Probleme? Ne? Also das ist für mich auch eine andere Seite, die allerdings viel schwerer zu beantworten ist, wo man sozusagen wirklich ein ernstes Werteproblem vielleicht bei uns im Westen hat, das aber viel schwerer anzugehen ist, als zu sagen, wir werden von den Flüchtlingen bedroht. Ne? Jetzt nochmal zu deiner Aussage bezüglich der NGOs, ob sie quasi ein anderes Motiv verfolgen und sonst was. Also was ich hier gelesen habe bisher, ich habe sogar einen Huffington Post Artikel gelesen, der zwar die Taten von den Identitären verurteilt, aber sagt, ja, es gibt Probleme mit den NGOs und mit den Schleppern. Also da ist etwas dazwischen, ob das ist quasi geplant war oder nicht. Da zitieren Sie den Staatsanwalt Ambrogio Cartosio. Er sagte, und ich muss es auf Englisch lesen, Chief Prosecutor in the Western Sicilian City of Trapani has accused the Jugendrettet of aiding the people smugglers, but stopped short of saying that there was a coordinated plan between the NGOs and the Libyan traffickers, as Defend Europe claim, adding that such a thing is fantasy. Das heißt, was er sagt ist, dass sie quasi sich absprechen, die Schlepper und die NGOs, ist Blödsinn, aber es gibt tatsächlich ein Problem, was man nachgucken sollte. Okay. Ja, ich finde, da werden auch mal unsere ganzen investigativen Journalisten gefragt, weil letztlich, ich bin hier in Deutschland, ich kann mir da sehr schwer nur ein Urteil drüber bilden. Da bräuchte man im Grunde genommen verdeckte Ermittler oder Journalisten, die sozusagen versuchen, wirklich auf die Spur zu gehen, um das rauszufinden, ob an diesen Vorwürfen der Identitären was dran ist oder nicht. Ja, da wäre auch ein Stück weit die... Also natürlich eine Aufklärungspflicht da, insoweit man diese Fragestellung allerdings in den großen Medien nicht behandelt, haben natürlich auch die Identitären ein Stück weit den ganzen Raum sozusagen diesen Verdacht aufrechtzuerhalten. Ne? Naja, also ich meine... Was ich eher meine, ich meine nicht, dass ob Defend Europe irgendwas erreichen möchte, ob sie diese Welle tatsächlich stoppen können. Mir geht es eher um die Information, um die Berichterstattung über das Problem. Weil, wie du sagst, wird es meistens einseitig darüber berichtet. Und für mich ist diese Aktion eher sozusagen eine zusätzliche Informationsquelle. Mhm. Weißt du, das finde ich positiv. Nicht so abgesehen davon, ob ich dann ihre politische Meinung teile oder nicht. Mir geht es um die Objektivität. Aber das ist ja genau das, was ich sage. Also die Identitären kommen ja schon mit einem Programm. Die haben ja einen ganz klaren Standpunkt, sie haben auch ganz klare Ziele. Ja, und dann im zweiten Schritt versuchen sie dann sozusagen drauf zu schauen. Ja, also, oder anders auf die ganze Situation zu schauen, als das sozusagen im Mainstream allgemein berichtet wird. Da stelle ich mir die Frage, wo sind denn die investigativen Journalisten, deren primäre Aufgabe das ist? Es ist ja nicht primäre Aufgabe der Identitären, so wie sie sich das selber gesetzt haben, sozusagen investigativen Journalisten zu machen, sondern das sind ja politische Aktivisten, die einfach eine Agenda voranbringen wollen. Ja? Da stelle ich mich die Frage, wo sind die investigativen Journalisten? Wo ist ein, also, wenn man so will, ein Günther Wallraff, der mal der Frage nachgeht, der da sozusagen verdeckt vielleicht ermittelt oder sonst wie, ja? Das würde ich mal interessant finden. Glaubst du, das liegt daran, dass die Leute sich dann nicht trauen, weil sie dann unabhängig des Ergebnisses direkt in eine Ecke gedrängt werden würden? Ja, ich frage mich, ob es überhaupt den Journalisten gibt, der sozusagen da einen neutralen Standpunkt hat. Und der auch die Ressourcen hat, investigativ zu ermitteln. Frage ich mich, weiß ich nicht. Also ich vermute, also wenn es sie gibt, dann ist die Zahl sehr gering. Und die ist dann so gering und die Themen sind so groß, dass die vielleicht jetzt nicht unbedingt das Thema nehmen, was vielleicht auch nicht ganz ungefährlich ist. Ne? Also man muss im Grunde genommen sowas wie ein Kriegsberichterstatter sein, um das. Ich meine, die Schlepper, die können ja zum Teil auch bewaffnet sein, soweit ich weiß. Und also das ist auch nicht, das kann ja nicht jeder Regionalreporter sowas machen, so ein Thema. Ne? Ja, das heißt aber, die Frage ist, welche Medien verfügen dann auch über die finanziellen Mittel, um sowas etwas durchzuführen, um sowas dann wirklich eine solche Berichterstattung tatsächlich konstant dann auch so einzurichten, auch unter so schwierigen Bedingungen und das auch über die logistischen Möglichkeiten und auch über den politischen Willen. Denn man kann sich da bei so einem Thema sehr leicht die Finger verbrennen. Und ich denke einfach, dass das, worauf ich am meisten warte, sind die Ermittlungen der Justiz. Das ist für mich so das wichtigste Detail. Und das ist auch ein bisschen untergegangen halt mit den NGOs, die dann auf die Identitären raufklopfen und umgekehrt mit diesen Showdown dann auch, indem sie dann tatsächlich alle gemeinsam dann mit ihm herumschippern. Also ich denke, dass das Wichtigste tatsächlich zu überprüfen ist, was tatsächlich die Justiz ermittelt. Ich halte es für sehr, sehr, sehr signifikant, dass tatsächlich die Justiz in Italien gegen die NGOs ermittelt. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Also es muss tatsächlich etwas dran sein, damit tatsächlich so etwas überhaupt passiert. Jetzt ist die Frage, betrifft das alles, sind das nur einige schwarze Schafe. Das heißt also, ich warte eigentlich auf die Ermittlungen, auf die Ergebnisse der Ermittlungen. Ich bin da sehr gespannt und ich denke, dass das tatsächlich für mich eine viel größere Bedeutung hat als die Medien in diesem Kontext. Das heißt also, dass... Du hattest ja gefragt, wer die Ressourcen hat. Also im Grunde genommen sowas wie Monitor, Panorama, das sind ja doch Formate, die eigentlich relativ gut ausgestattet sind, soweit ich weiß, die auch in anderen Zusammenhängen ziemlich ausführlich recherchieren. Die hätten das Zeug, und da ist es ja doch eine politisch wichtige Frage ist, wäre das ein Stück weit auch ihre Verantwortung einfach. Es wäre ihre Verantwortung. Das Problem ist, dass... Das ist natürlich jetzt ein ganz schwieriges Thema, weil dann man auch zur Medienkritik kommt. Und ich weiß nicht, also wenn ich mir jetzt zumindest im deutschsprachigen Raum die Medienlandschaft anschaue, ich finde, da ist schon in Bezug auf bestimmte Thematiken eine bestimmte Tendenz gegeben. Und ich weiß nicht, deswegen frage ich, es geht nicht nur um das rein Logistische oder um die materielle Ausstattung oder die finanzielle. Es geht dann auch darum, ob überhaupt Interesse besteht durch die Medien, die das Ganze logistisch und finanziell stemmen könnten. Du hast jetzt einige Redaktionen genannt von öffentlich-rechtlichen Medien. Ich denke, dass diese öffentlich-rechtlichen Medien irgendwann mal berichten werden, wenn tatsächlich die Ermittlungen der Justiz dahingehend sich dann publiziert werden, dass tatsächlich, was die Ergebnisse der Ermittlungen darauf hinauslaufen, belegbar ist über das Justizsystem, dass tatsächlich kriminelle Machenschaften vonstatten gegangen sind. Deswegen ist für mich der größte Push-Faktor und auch das Bedeutendste in diesem Kontext die Ermittlung durch die Justiz. Ich brauche jetzt nicht unbedingt jetzt einen Embedded Journalist, der dann ähnlich wie ein Golfkrieg dann auch mit schusssicherer Weste dann irgendwelche um Drogenschmuggler und Schlepperschiffe dann umherschippert bei Nacht und Wind, sondern ich denke, dass das da die Ermittlungen das Bedeutendere sind und ausgehend von den Ergebnissen dieser Ermittlung tatsächlich dann auch die Medien jetzt auch aktiv werden. Ja, es ist natürlich so, dass die Mahlen der Justiz langsam mühlen und es ist ja doch ein politisch nicht ganz unwichtiges Thema und da würde ich doch auch von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat da für mich auch ein Stück weit eine Aufklärungspflicht. Denn insoweit sie dieser Aufklärungspflicht nicht nachkommt, leistet sie eben der Legendenbildung auf beiden Seiten Vorschub. Absolut, ja, aber ich meine, wenn ich mir zum Beispiel die Ereignisse jetzt über die Balkanroute anschaue, es ist da nach wie vor auch in den Nachwehen der Ereignisse immer noch eine Tendenz gegeben, in der tatsächlich bestimmte Länder aufgrund ihrer politischen Haltung zum Phänomen kritisiert werden. Das heißt also, das, was tatsächlich von der Krise auf dem Balkan, der Flüchtlingskrise über den Balkan, hängen geblieben ist in der öffentlichen Meinung, ist, dass Orhan, der ungarische Regierungschef, ein Nazi ist. Punkt. Wer was, wie, in welchem Kontext nach Europa gelangte, wer die Leute nach Europa gebracht hat, wohin diese Leute gehen, welche Ansprüche überhaupt rechtens sind seitens derjenigen, die nach Europa ziehen und welche nicht. Das alles wurde relativ wenig thematisiert. Ich habe in den deutschsprachigen Medien hauptsächlich, vor allem in den visuellen Medien, einfach nur ein Bild im Kopf im Rahmen der Flüchtlingskrise und das sind diese Stacheldrahtzäune an den Grenzen der osteuropäischen Länder, um irgendwie der Lage Herr zu werden. Ansonsten nichts. Und dann vielleicht noch einige Personen, die am Hauptbahnhof München relativ euphorisch dann die Ankommenden beklatschen. Ansonsten habe ich, also jetzt was visuelle Eindrücke anbelangt, relativ wenig, das im Kopf hängen geblieben ist. Und auch relativ wenige kritische Stimmen. Wir haben auch dazu neulich ein Video gemacht. Es gab ja diese Studie, ich weiß nicht, ob du das auch mitverfolgt hast. Es gab tatsächlich eine vor kurzem publizierte Studie und das aus einer gewerkschaftsnahen Stiftung. Das heißt also jetzt, ich rede jetzt nicht von einem konservativen Medium, in dem tatsächlich dann auch ermittelt worden ist, anhand auch der Situation und der Medienberichte zur Flüchtlingskrise über den Balkan, festgestellt worden ist, dass es alles sehr tendenziös gewesen ist, was dort berichtet worden ist. Also im Großen und Ganzen, ich bleibe dabei, selbst wenn die Mühlen der Justiz langsam mahlen, sie mahlen dennoch. Und soweit ist mein Bild oder mein Vertrauen in die europäische Justiz, nicht nur in Deutschland, auch in Italien, in anderen westeuropäischen Ländern, nicht zugrunde gegangen, als dass ich jetzt irgendwie da denken würde, dass man nur um eine bestimmte politische Agenda mit zu unterstützen, die diesbezüglich lügen würde. Das heißt, dass man Ermittlungen vertuschen würde. Also schwierig. Ich vertraue den Medien dahingehend wenig. Ja, cool. Super, ich bin auch gespannt auf die Ermittlungen und wenn sie kommen, würde ich vorschlagen, dass wir dann uns zusammen wieder setzen und die besprechen. Ich würde sagen, dass wir schon ganz gut heute vier Themen abgeklatscht haben und ich bedanke mich auch bei Wetzelt für die Zeit, für die interessante Meinungen und Wetzelt, ich hoffe, dass es dir auch Spaß gemacht hat. Hast du ein Schlusswort für uns? Oder? Ja, nee, also es waren auf jeden Fall vier interessante Themen. Wir sind jetzt doch deutlich länger, weil wir das eigentlich geplant haben. Für alle die, schaut auch mal auf meinem YouTube-Kanal da vorbei, meine Wiki-Welt. Ich habe verschiedene Formate. Ich mache längere Videos, so 20 bis 30 Minuten, die ich auch schneide. Dann habe ich viele Kommentare. Das ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr geworden, weil ich da wesentlich mehr produzieren kann. Schaut vorbei, schaut es euch an. Ich bin der Einzelkämpfer, ihr seid ja zu dritt, das heißt, ihr habt auch ein bisschen eine höhere Schlagzahl in der Regel. Aber ansonsten fand ich es auf jeden Fall eine gute Gesprächsrunde. Ja, danke schön. Und vielen Dank natürlich für die Gegeneinladung. Also sehr, sehr gern. Ja, also ich fand das auch super. Ist immer wieder gern, Wetzold. Das heißt also, ja, meine, es war im Gegensatz zu zum Gespräch das letzte Mal, du hattest es etwas klarer strukturiert als wir heute. Aber dennoch denke ich, haben wir sehr, sehr viele interessante Themen dann doch besprechen können. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht und allen anderen. Also ich hatte Spaß und immer wieder gern, Wetzold. Ja, okay. Also dann auch an unsere Zuschauer, schönen Abend noch und bis demnächst irgendwann mal wieder. Ja, danke an alle. Dennis, willst du noch was sagen? Danke. Ja, nee, alles klar, auch danke. Vielen Dank an Wetzold, hat uns extrem Spaß gemacht. Leider schlechtes Internet hier drüben, aber beim nächsten Mal wird es besser auf jeden Fall. Vielen Dank und euch allen einen schönen Abend. Ja, vielen Dank an alle. Danke, ciao. Ciao.